Den Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur den Hamnews zufolge versucht die japanische Regierung unverschämterweise die Registrierung der Materialien über die Sexualsklaverei der japanischen Armee als Weltrekorderbe zu verhindern. In diesem Jahr hat Japan der UNESCO die Gelder, die ihm zugeteilt worden sind, noch nicht gezahlt, wodurch es im In- und Ausland kritisiert wird.